Im Zusammenhang damit, dass der UNO-Sicherheitsrat in einer offiziellen Mitteilung der TVRK ihre regelmäßige Übung zum Start der ballistischen Rakete vorgeworfen hatte, gab der Sprecher des Außenministeriums der TVRK am 7. September Antwort auf die Fragen eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Die Antwort wurde am 26. September als offizielles Dokument der UNO-Vollversammlung und des UNO-Sicherheitsrates Nummer A70-1037 S-2016-771 verteilt.